Der Weltgewerkschaftsbund bekundete der DVRK die Solidarität. Auf der vierten Sitzung des Rates der Vorsitzenden des Bundes am 4. Mai in Havanna, Kuba, nahm die Weltorganisation eine Resolution für die Solidarität mit den Werktätigen der DVRK an. Darin wurde hervorgehoben, die DVRK, in der die breiten werktätigen Massen die Herren der Staatsmacht und der Produktionsmittel seien und alle Dinge der Gesellschaft den werktätigen Massen dienen, sei ein sozialistischer Staat, wo die Zuzi-Ideologie durchgesetzt worden sei. In Korea, wo das ganze Volk dank der Versorgung des Staates die Gleichberechtigung und die wahre Sphäre Würde und Wohlfahrt genieße, werde ein Kampf um die Schaffung des Malima-Tempos energisch entfaltet, da es zum Ziel habe, mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und eigener Stärkung den Sozialismus mit den Volksmassen im Mittelpunkt siegreich voranzubringen. In der Resolution prangerte man die USA und ihre südkoreanischen Handlanger an, die durch die größten Atomkriegsübungen die Lage der koreanischen Halbinsel an den Rand des Krieges treiben und den einmütigen Wunsch der ganzen koreanischen Nation zuwider für die Antivereinigung eintreten. Der Weltgewerkschaftsbund appellierte mit Nachdruck an alle Mitglieds- und befreundeten Organisationen dazu, auch in Zukunft wie in der Vergangenheit, der Arbeiterklasse und den Werktätigen Koreas in ihrem gerechten Kampf für die Vereinigung, den Frieden und das Gedeihen Koreas unverändert Unterstützung und Solidarität zu erweisen.